haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Der Spieler. Der Mann, der in meinem Büro erschien, hatte ein schmales Gesicht und Augen, die abwechslungsweise nervös flackerten und stechend starrten. Es war kein allzu großes Vergnügen, ihm gegenüberzusitzen. Es dauerte eine Weile, bis er sich in meinem kleinen Büro umgesehen hatte und dann endlich den Mund aufkriegte. Mein Name ist Niederer. Ich bin Spieler. Da haben Sie sich wohl in der Tür geirrt. Die Anlaufstelle für Suchtkranke ist gegenüber. Danke. Aber ich suche keine Therapie. Ich bin ein professioneller Spieler. Ich lebe davon. Es gibt auch Leute, die davon leben, dass sie Alkoholiker sind. Ich denke da an ein paar Schauspieler und Schriftsteller, die nur im Suff einigermaßen erträglich sind. Ich spiele um Geld. Immer und überall. Tatsächlich? Und davon kann man leben? Vielleicht sollte ich es auch einmal damit versuchen. Dazu muss man geboren sein. Das trifft voll und ganz auf mich zu. Wollen Sie meinen Geburtsschein sehen? Schon gut. Ich wette einen Tausender, dass, wenn Sie völlig zufällig eine Nummer aus dem Telefonbuch picken, sich am anderen Ende eine Frau meldet. Kein Wunder. Es ist 10 Uhr vormittags. In den Büros gibt es Telefonistinnen und zu Hause Hausfrauen. Das ist keine faire Wette. Sehen Sie, Sie sind kein richtiger Spieler. Diese Wette ist nicht genau kalkulierbar, ein Risiko. Ein richtiger Spieler macht da mit, wenn der Einsatz nur mickrige 1000 ist. Geben Sie mir den Tausender und sagen Sie mir endlich, was Sie von mir wollen. Sonst wette ich eine Tube alte Sonnenschutzcreme, dass Sie demnächst dieses Büro auf dem schnellsten Weg verlassen. Kapiert? Schon gut, schon gut. Ein Kollege von mir, Bovic hieß er, wurde vorgestern Nacht tot aufgefunden. Ermordet? Ermordet. Das beunruhigt mich. Und? Wie soll ich etwas zu Ihrer Beruhigung beitragen? Finden Sie den Mörder. Vielleicht war das ein Racheakt eines Verlierers. Es könnte sein, dass Bovic nicht der Einzige ist, der seinem Mörder Geld abgeknüpft hatte. Offenbar hatte mein Klient allen Grund, ängstlich zu sein. Ich kannte mich im Spielermilieu nicht sonderlich gut aus und suchte deshalb zuerst einen Spielsalon auf. Dort funkelten einige Automaten und es gab Videospiele, die so gefährlich aussahen, dass ich mich ihnen nur mit einer kugelsicheren Weste genähert hätte. Dafür näherte ich mich einem Mann, der sich am einzigen Flipperkasten abmühte. Er war überrascht, mich zu sehen. Maloney, sind Sie etwa hier, um die Spesenrechnung für einen Ihrer Klienten zu erhöhen? Nein, ich schaue zu, wie Sie meine Steuern in Freispiele umwandeln. Ich habe Mittagspause. Wir ermitteln in einem Mordfall, der im Spielermilieu angesiedelt ist. Schwieriger Fall. Hier redet niemand gerne. Das kann ich gut verstehen. Aber in solchen Spielsalons wie diesem hier treffen Sie doch nur auf Omas, die ihre Rente verspielen. Die großen Zocker finden Sie hier nicht. Täuschen Sie sich nicht, Maloney. Die spielen immer und überall. Der Satz kommt mir bekannt vor. Haben Sie schon Anhaltspunkte im Mordfall Bovic? Sie also auch, Maloney? Das hätte ich mir denken können. Offenbar haben ein paar Spieler Schiss bekommen. Sie sind nicht der einzige Privatdetektiv, der in diesem Fall herumschnüffelt. Sie sind nicht einmal der Erste, der hier auftaucht. Das muss Sie doch in Ihrem Berufsstolz kränken, Maloney. Blödsinn. Mich kränkt es vielmehr, dass sich der Flipperkasten nicht gegen Ihr dilettantisches Spiel zur Wehr setzen kann. Eigentlich müsste er sich weigern, für Sie auch nur eine Kugel auszuspucken. Ich gebe es ja zu, Maloney, ich spiele nicht mehr so gut wie früher. Aber da gab es auch ganz andere Kästen, die Sie hier machen schon Krach, wenn man sie nur anschaut. Ich ließ den Mann mit seinen Kugeln allein. Es war tatsächlich nicht leicht, an die Profispieler heranzukommen. Ich verschwendete meine Energien mit Gesprächen, die nichts einbrachten. Erst 2 Stunden und 5 dubiose Lokale später traf ich jemanden, der bereit war, zu reden. Und? Worüber wollen Sie reden? Über Spieler. Fußballspieler? Nein, Zocker. Zocker? Das ist doch Fußball, oder? Ich dachte, Sie kennen sich aus. Ich? Wieso sollte ich? Ich bin Privatdetektiv. Möchten Sie meine Karte? Sowas wie Sie sollte man aus dem Verkehr ziehen. Ich muss auch sehr bitten. Ich bin mindestens so gut wie dieser Matula. Ein Fall für 2. Kennen Sie doch, oder? Meine Mutter sagt immer, ich sei der Größte. Und meine Mutter irrt sich nie. Sie ist nämlich Wahrsagerin. Ich verließ fluchtartig das Lokal und eilte zurück in mein Büro. Vielleicht ist Ihnen auch schon aufgefallen, dass Privatdetektive Einzelgänger sind. Es gibt andere Berufsgruppen, die sich regelmäßig zu geselligen Anlässen treffen. Aber können Sie sich eine Horde von Privatdetektiven beim Kegeln vorstellen? Oder gar beim Jassklopfen? Während ich mir so meine Gedanken machte, tauchte die traurige Gestalt, der ich beim Flippern begegnet war, leibhaftig in meinem Büro auf. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue. Dreh die nicht um. Oh, oh, oh. Der Kommissar geht um. Oh, oh, oh. Schon gut, Maloney. Niemand möchte Sie singen hören. Nicht mal die treuesten Fans der Rudi Carell-Show möchten solch eine böse Überraschung erleben. Sagten Sie Rudi Carell? Sie sind ja richtig gebildet, Donnerwetter. Wussten Sie übrigens, was der Unterschied zwischen Polizisten und Thomas Gottschalk ist? Wir verdienen weniger. Und Polizisten nerven einen nicht täglich, dafür umso intensiver. Immer? Nein. Ach, aber Sie wissen schon, was ich meine. Ist Ihnen der Name Chico Collor ein Begriff? Nein, solche Namen merke ich mir grundsätzlich nicht. Sollten Sie aber, Maloney. Chico war ein Spieler. Und seit ein paar Stunden ist er ein toter Spieler. Genau das Richtige für Sie. Man hat seine Leiche in einem Abwasserkanal gefunden. Er grinste sein berühmtes Grinsen und stolzierte dann, so gut das ging, in meinem Büro herum. Ich lehnte mich in meinem Stuhl zurück und versuchte an etwas Schöneres zu denken. Es fiel mir nichts Gescheites ein. Und so ließ ich es bleiben. Es gab trotz dieser neuen Leiche keinen Grund, mein Büro zu verlassen. Zumal ich von meinem Klienten keine Adresse hatte und ich mich deshalb mit ihm nicht absprechen konnte. Er rief mich am nächsten Tag an und tat geheimnisvoll. Ich bin abgetaucht, Maloney. Wieso? Fühlen Sie sich schuldig? Schuldig? Ich habe Angst, Maloney. Wieso? Vor wem fürchten Sie sich? Vor dem Mörder. Vielleicht ist das ein Verrückter, man kann ja nie wissen. Vielleicht ist er hinter allen Zockern her. So etwas gibt es nur im Film. Und wie ein Filmstar sehen Sie nicht aus, Niederer. Auf alle Fälle bin ich in Sicherheit. Falls Sie etwas herausfinden, lassen Sie es mich wissen. Und wie soll ich das machen? Soll ich im Fernsehen eine Botschaft an Sie richten? Sagen Sie es der Clara. Was für eine Clara? Ist das Ihre Freundin? Sie ist die Freundin aller Zocker. Clara wohnt an der Gubbelbachstraße 13, erster Stock. Wenn Sie rein wollen, dann husten Sie laut vor der Tür und sagen dann, der Pfarrer ist leise, der Pfarrer ist laut und auf diese Weise kriegt er keine Braut. Können Sie sich das merken? Der Mann hielt mich wohl für blöd. Ich hatte nichts Wichtigeres zu tun und machte mich deshalb gleich auf den Weg zu der Freundin aller Spieler. Vor ihrer Wohnung traf ich auf einen anderen Mann, der Einlass begehrte. Die Braut ist leise, die Braut ist laut, deshalb kriegt sie keinen Pfarrer. Mit dieser Nummer könnte ich sie noch an einem bunten Abend vermitteln, als Lachnummer zwischendurch. Das ist nicht zum Lachen, Maloney. Wir ermitteln jetzt in zwei Mordfällen. Und wir scheuen keine Mühe, auch in die Hinterzimmer dieser Spieler zu kommen. War ganz schön schwierig, die Adresse dieser Clara herauszufinden. Was machen Sie eigentlich hier? Sie sind mir doch nicht einfach nachgelaufen, oder, Maloney? Ich doch nicht. Ich bin nicht einmal ein Vorläufer der Polizei. Und nachlaufen gibt es bei mir sowieso nicht. So, dann versuche ich es noch einmal. Laut ist die Braut, leise ist der Pfarrer. Deshalb kriegen sich die beiden nicht. Ich hörte ihm noch eine Weile zu. Es war ganz angenehm, ihn da stehen zu sehen, bis sein Gesicht so lang wurde, dass es beinahe den Boden berührte. Schließlich zog er sich beschämt zurück. Ich benutzte die Gelegenheit, um das Codewort loszuwerden. Die Tür schnappte auf und schon bald stand ich in einem Raum, der vollgestopft war mit Computern, die an Modems angeschlossen waren. Es war ein Raum wie das Rechenzentrum einer Bank. Clara saß vor einem Monitor. Es war alles clean bis in die Zehenspitzen. So hatte ich mir Claras Hinterzimmer nicht vorgestellt. Wohl neu in der Stadt? Nicht ganz. Ich dachte immer, schlechte Luft sei ein Bestandteil des Zockerlebens. Ach was, Nostalgie. Früher war das mal so. Das war noch die Hochblüte der chronischen Bronchitis und der entzündeten Blasen. Heute ernähren sich die besten Zocker vegetarisch. Ja, die Welt ist am Arsch und die Sojawurst auf dem Teller. Möchten Sie eine Wette abschließen? Ja, was ist denn angesagt? Ich nehme alle entgegen. Auch Privatwetten. Und wie geht das? Sie können mit einem Freund zum Beispiel eine Wette abschließen. Das Geld wird bei mir hinterlegt, bis das Wettereignis vorüber ist. Ich übernehme die Auszahlung inklusive 20% Provision, versteht sich. Ich möchte offen zu Ihnen sein. Ich bin Privatdetektiv und versuche, die beiden Morde an den Zockern aufzuklären. Schreckliche Sache. Aber ich weiß darüber leider nichts. Zocker leben gefährlich. Mich wollte man auch schon umbringen. Damals war ich noch jung und bildschön. Das musste mindestens 2 Leben her sein. Sie erzählte mir ihre Geschichte und der Tag verging so, wie er begonnen hatte, düster. Am nächsten Morgen hatte ich Kopfschmerzen. Das war ein guter Grund, um die Polizei ein wenig zu ärgern. Hören Sie mal zu, Maloney. Der leise Pfarrer und die laute Braut haben sich die Hochzeit versaut. Ist das das Losungswort? Was meinen Sie, Maloney? Ich meine, Sie sollten sich mit weniger schwierigen Dingen beschäftigen. Wie wär's mit Bauklötzchen? Apropos Klötzchen, wir haben bei der Obduktion der Leichen etwas gefunden. Leber, Niere, Milz und anderes Katzenfutter. Je einen Spielchip. Die beiden Leichen hatten einen Spielchip im Mund. Der Mörder muss sie ihnen in den Mund gesteckt haben. Das klang nicht sehr appetitlich. Er erzählte mir in allen Einzelheiten, was sich bei der Obduktion sonst noch ergeben hatte. Polizisten haben einen eigenartigen Zugang zur menschlichen Seele. Sie wählen meistens den Weg über die inneren Organe. Ich tat so, als ob mich das alles nichts anginge und versuchte wieder an etwas Schöneres zu denken. Es fiel mir seltsamerweise nur mein Büro ein. Ich ließ es dabei bewenden. Schließlich soll man sich frühmorgens nicht überanstrengen. Als ich in meinem Büro aus dem Fenster blickte, stellte ich fest, dass es draußen keinerlei Spuren gab, die es lohnten, sie zu verfolgen. Doch Geduld ist noch immer die beste Waffe aller, die sich mit Verbrechen befassen. Dies gilt sowohl für die Ausführenden als auch für die Ermittler. In meinem Büro tauchte ein Mann auf, der sich als Freund meines Klienten ausgab. Mich würde interessieren, ob Sie bei den Ermittlungen schon weitergekommen sind. Sind Sie etwa auch Spieler? Ja. Aber ich gehöre zu einer ganz anderen Kategorie. Hochfinanz. Mein Spielfeld sind marode Firmen und billige Aktienpakete. Klingt lukrativ. Ist es auch. Aber es geht dabei nicht um Geld. Ein Spieler interessiert sich nicht für Geld. Er will gewinnen. Wetten, dass mein Klient Sie zu mir geschickt hat? Ich wette nicht um solche Lappalien. Im Übrigen hätten Sie die Wette verloren. Mich interessiert bloß, ob Sie bei Ihren Ermittlungen weitergekommen sind. Wer ist der Mörder dieser beiden Zocker? Keine Ahnung. Und weshalb sollte ich Ihnen das sagen? Weil ich Sie dafür bezahlen werde. Sie müssen mir einfach täglich mitteilen, wie weit Sie schon gekommen sind. Der Mann legte mir ein Bündel Banknoten und eine Visitenkarte auf den Schreibtisch. Ich wusste nicht so recht, was ich davon halten sollte. Ehe ich mir weitere Gedanken darüber machen konnte, tauchte Clara bei mir auf. Sie trug ein elegantes Kleid und niemand wäre bei ihrem Anblick auf die Idee gekommen, dass sie die Chefin eines illegalen Wettbüros war. Es gibt da etwas, das mich beunruhigt. Tatsächlich? Meinen Sie vielleicht den Polizisten, der manchmal vor ihrer Wohnung nach Worten ringt? Keine Angst. Bis dem endlich der Kot wieder einfällt, sind Sie längst ganz oben und vergnügen sich mit paradiesischen Wetten. Ich habe schon einiges erlebt. Berufsspieler spielen um alles. In England können Sie praktisch auf alles eine Wette abschließen. Aber dass man bei einem Mord eine Wette abschließt, ist mir neu. Und wer wettet gegen wen? Niederer hat die Wette lanciert. Er wettet, dass die Polizei den Mörder der beiden Zocker nicht findet. Niederer? Und wie hoch ist der Einsatz, wenn man sich an der Wette beteiligen will? 100.000. Das ist ungewöhnlich hoch. Der Kerl hat wohl nicht alle Tassen im Schrank. Führen Sie mich sofort zu ihm. Ich lasse mich doch nicht einfach für eine solche idiotische Wette einspannen. Dem Kerl werde ich eins auf die Birne geben. Wetten, dass Sie das nicht tun? Ich lächelte. Sie führte mich in Niederers Versteck. Es war ein Luxus-Apartment in der Innenstadt. Er war nicht allzu überrascht, als er uns sah. Und? Gibt es etwas Neues? Und ob. Ich höre auf, für Sie zu arbeiten und ich gebe Ihnen jetzt eins auf die Birne. Toll, Maloney. Sie könnten sich als Volksausgabe des Terminators bewerben. Was soll das? Ich habe sie nicht einfach nur zum Spaß engagiert. Sie wollten nur wissen, wie weit die Polizei mit ihren Ermittlungen ist. Das hätten Sie sich sparen können. Die Polizei ermittelt langsam und lausig. Ihre Wette war unfair. Keine Beleidigung, Maloney. Was machen Sie denn hier? Das ist doch der Mann, der vor meiner Wohnung immer Selbstgespräche führt. Vermissen Sie nicht noch einen dritten Chip, Niederer? Was für einen Chip? Gute Frage. Wir haben in der Nähe des zweiten Leichenfundortes noch einen Spielchip gefunden. Mit Ihrem Fingerabdruck drauf, Niederer. Ich verhafte Sie wegen Mordverdachtes. Na, Maloney, was sagen Sie dazu? Mir bleibt die Spucke weg. Sie sind ja richtig begabt. Wie aber kommen Sie auf die Idee, dass das Niederers Fingerabdruck ist? Der Mann ist vorbestraft wegen Betruges. Ist schon eine Weile her. Wir haben seine Fingerabdrücke aus Versehen nicht gelöscht. Ja, das wär's dann wohl. Und ich war mir sicher, dass ich diese Wette gewinnen würde. Du warst das? Du hast die beiden umgebracht? Und mit wem hast du gewettet? Mit mir. Deshalb warst du dir so sicher, hm? Du glaubtest, dass du imstande bist, ein perfektes Verbrechen zu begehen. Das war endlich eine Wette, die wirklich spannend war. Danke, dass ihr alle so schön mitgespielt habt. Der Mann hat nicht alle Tassen im Schrank. Allerdings. Weshalb haben Sie diese Chips überhaupt bei den Leichen gelassen? Das war riskant. Er ist ein Spieler. Vergessen Sie das nicht. Und je höher das Risiko, umso größer das Erlebnis. Was ist Maloney? Hauen Sie ihm jetzt eins auf die Birne oder nicht? Ich ließ die Frage so im Raume stehen und wandte mich angeekelt ab. Der Kerl hatte mich gehörig an der Nase herumgeführt. Er soll später im Gefängnis den Anstaltsdirektor beim Pokern ruiniert haben. Sein Spielerkollege machte kurz darauf einen gigantischen Konkurs und wurde danach nicht mehr gesehen. Ich wettete bei Clara ab und zu um kleine Beträge. Ich gewann selten. Der Polizei war es im Übrigen auch nach Jahren noch nicht gelungen, den geheimnisvollen Code zu knacken, der in Claras Hinterzimmer führte. Mir konnte das egal sein.